بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، wir sind in der 73. Frage angelangt von den 200 Fragen und Antworten in der Aqida. Und das ist jetzt die letzte Frage, was bezüglich Allah, sich selbst, seinen Namen und Eigenschaften und so weiter bedeutet. Danach wird er auf die anderen Punkte in der Aqida eingehen. Wie wir schon sagten, Aqida ist nicht nur Tawhid, sondern auch der Glaube an Engel, an die Bücher, an die Propheten und so weiter. Auf jeden Fall spricht er jetzt über den letzten Punkt hier. Sind alle Arten des Tawhid voneinander abhängig? Also Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid Asma wa Sifat. Sind die voneinander abhängig oder kann ich sie voneinander trennen? Wie sieht es damit aus? Erstens gibt es auch andere Kategorien wie diese, also es gibt noch eine andere Einteilung als diese. Zweitens gab es diese Einteilung nicht zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam oder den Sahaba, der Tawhid war immer ein Ganzes. Und drittens, wie er hier sagt, sind die alle voneinander abhängig. Machst du in einer Schirk, so hast du sozusagen in der anderen auch Schirk gemacht. Und das ist, was er hier beschreibt, und er gibt ein Beispiel von der Dua, die wir schön erklären können. Wir lesen erst den Text. Er sagt, ja, sie sind voneinander abhängig. Jeder, der einer Art des Tawhid etwas beigesellt, ist ein Polytheist für den Rest. Also er will damit sagen, wenn du in einer Sache Schirk machst, in einer Sache etwas Allah beigesetzt, so bist du auch in den restlichen Kategorien jemand, der Allah etwas beigesetzt. Also es gibt nicht jemand, der sagt, okay, ich mache nur Schirk in dieser Kategorie, aber in anderen Sachen bin ich Muwahid, bin ich jemand, der Tawhid macht. Das funktioniert nicht. Weil Schirk ist Schirk, egal in welche Kategorie du es machst, das ist eine gefährliche Sache. Und er sagt als Beispiel, Dua ghayrullahi wa su'ali, also Bittgebet um etwas, Allah sagt hier im Beispiel, um etwas bitten, was diese Bittgebete ja nur Allah ermöglichen kann. An jemand anderen zu richten als Allah, diese Bittgebete sind Ibadah und sogar der Kern der Ibadah. Also er sagt hier, wenn du Dua machst und diese Dua, diese Bitte kann nur Allah subhanahu wa ta'ala erfüllen. Und Dua ist Ibadah. Ist eine Anbetung, so wie es im Hadith kommt oder erwähnt es hier. Ibada bel mukhul ibada. Dieser Hadith, al-Dua mukhul ibada, ist schwach, aber es gibt einen anderen Hadith, der heißt al-Dua huwal ibada. Also das Bittgebet, die Dua ist die eigentliche Ibada. Darum geht es ja in allen Angelegenheiten, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala bitten. Sag, wenn du diese Ibada an jemand anderes richtest, außer Allah, dann hast du Schirk in der Uluhiyya gemacht, so wie das hier sagt. Das Hinwenden der Ibadah an jemand oder etwas außer Allah ist Schirk in der Uluhiyya, also in der Anbetung, dass du Allah etwas beigesetzt in der Anbetung. Und dann geht er weiter, er sagt, das Stellen einer Bitte für das Erbringen vom Guten oder Verhindern vom Schlechten an jemand oder etwas außer Allah mit der Gewissheit, dass derjenige oder es fähig ist, die Bitte zu erfüllen, also ein bisschen schlechte Übersetzung, ist Schirk in der Rububiyya, weil geglaubt wird, dass sie mit Allah in seinem Königreich Verwalter sind. Also kurz erklären. Das heißt, du machst Dua, der Akt des Dua, der Akt des Bittens, wenn du das, dann sagst du irgendeine Götze, der Akt des Bittens ist dann Schirk. Dann das, was du denkst, dass diese Götze zum Beispiel, dass er dir geben könnte, dir Gutes bringen könnte, dir Schlechtes bringen könnte, dir Kinder geben könnte, dann ist das Schirk in der Ar-Rububiyya. Das heißt, ihr seht, er macht eine Handlung und es behindert automatisch Schirk in allen. Du kannst nicht eine Handlung machen und dann nur in einer Sache Schirk machen. Du machst automatisch in Schirk. Das heißt, die Dua ist eine Ibadah. Wenn du diese Ibadah an jemand anders machst, hast du Schirk in Uluhiyya gemacht, in der Ibadah, Anbetung. Wenn du dann denkst, dass diese Person, die du anbetest, diese Götze, dir das auch geben könnte, was dir nur Allah geben kann, dann ist das Schirk in Rububiyya. Und sagst, oh Toter so und so, oh Götze so und so, gib mir das, schenk mir ein Kind und diese Sachen. Dann hast du Schirk in Rububiyya. Dann hast du Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesetzt in seine Herrschaft, in seinem Königreich. Das ist nur Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du sagst, oh Götze, bring uns Regen, nur Allah kann den Regen bringen. Das heißt, die Dua ist eine Ibadah, eine Anbetung. Und wenn du diese Ibadah, diese gottesdienstliche Handlung für jemand anders machst, dann hast du Schirk in der Uluhiyya, in der Anbetung gemacht. Und wenn du gleichzeitig denkst, dass diese Person, diese Götze, dieser Toter, je nachdem, wen du anbietest, dir das auch geben kann, dir Gutes geben kann, dir Schlechtes verwehren kann, dir Kinder geben kann und. Was dir nur Allah geben kann, wie zum Beispiel, wenn du sagst, oh Götze, so und so, bring uns Regen, dann hast du automatisch auch Schirk in der Rububiyya, in der Herrschaft gemacht, in seinem Königreich. Denn Allah subhanahu ist der einzige Verwalter in seinem Königreich. Und dann hast du ihm etwas beigesellt. Das heißt, du hast die Tat, die Anbetung gemacht, die Handlung in Schirk, dann hast du der Glaube daran, der Ertiqat, hast du Schirk gemacht. Jetzt kommt er mit der dritten Sache. Außerdem wird die Bitte an jemanden oder etwas gestellt, außer Allah, von dem geglaubt wird, dass sie weit und nah, zu jeder Zeit und an jedem Ort hören kann. Dies wird von ihnen deklariert und es nennt sich Schirk in Asma wa Sifat. Das heißt, erstmal die Handlung, dann der Glaube daran und dann noch die Beschreibung. Wenn du sagst, diese Götze kann mich hören von nahe um weitem, diese Götze kann zu jeder Zeit mich erhören. Das heißt, die Eigenschaften, die eigentlich Allah gehören, hast du der Götze zugeschrieben. Dann hast du auch gleichzeitig Schirk in der Asma wa Sifat gemacht, in Namen und Eigenschaften. Aber wenn du noch einen drauflegst und dann die Götze mit den Namen Allahs anrufst, dann ist das Ganze sozusagen vollständig in kompletten Schirk gelandet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ihr seht, mit einer Handlung macht man nicht nur Schirk in einer Tat, in einer Kategorie, sondern automatisch in allen anderen Kategorien. Er sagt, dadurch wird dem Angebeteten ein umfassendes, nicht eingeschränktes Hören von allem nah und weit zugeschrieben. Das haben wir gerade beschrieben. Und dieser Schirk resultiert in dem Polytheismus des Tawhid al-Rububiyya und Asma wa Sifat. Ja, also ihr seht sozusagen als abschließend diesen Schirk, diese Beigesellung, diese schlimme Sache, dieses große Unrecht, wie Luqman zu seinem Sohn sagt, inna shirka la dhulmun azim, dieses große Unrecht, was man tut, macht man nicht nur dann in eine Sache, sondern automatisch in Tawhid, in allen drei Kategorien, die wir genannt haben, Ar-Rububiyya, Al-Uluhiyya und Al-Asma wa Sifat, dass dich definitiv, wenn du das wissentlich machst, aus der Religion schmeißen kann. Deswegen sind diese, abschließend zu sagen, diese drei Kategorien von Tawhid nicht voneinander trennbar, sondern sie sind ein Ganzes und sie waren immer schon ein Ganzes. Die Gelehrten haben das nur uns in drei Kategorien aufgeteilt, um uns das besser zu erklären. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Verständnis geben. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.